glaub nicht, was ich hör von dir und fürcht den Widerhall. Verdreh mir die Knochen, bis es knallt. Ich schrei und niemand merkt's. Ich sei vertraut dir doch zu kalt. Dann drehst du dich und gehst, fühl mich himmlisch. Fühl mich himmlisch. Wir waren bestimmt für trüben Blick und Tränen säumten unseren Weg. Ich werd dem Fieber erblickt. Ich mein Haar ins Grau schon geht, prüft dein Gesicht, doch es verblasst. Für jenen Trost zu spät, erinnern uns wie Harmonie. Klingt nach, doch sauer wird, fühl mich himmlisch. Ich konnte.